Wir senden nun Landshuter Erzählungen, ein Hörspiel nach dem Bühnenstück von Martin Sperr aus dem Jahr 1969. Der Autor und Schauspieler wurde 1944 in Niederbayern geboren und starb 2002 in Landshut. In seinen realistischen, gesellschaftskritischen Dramen stellte Sperr Verhaltensweisen im vermeintlich gemütlichen bayerischen Milieu bloß, die sich oft gegen Außenseiter und Unangepasste richteten. Mit der Hinwendung zu den Alltagsverhältnissen gewöhnlicher kleiner Leute und der Verwendung einer dem Dialekt angenäherten Sprache läutete Sperr in den 1960er Jahren die Ära des neuen Volksstücks ein. In den Landshuter Erzählungen nutzte Sperr die Mittel der Parodie, um das deutsche Wirtschaftswunder in seiner ländlichen Ausprägung zu schildern. Ein für alle Mal, Fuhrmann. Was dir mein Sohn sagt, der Sorm, ist nicht verbindlich. Der Geschäftsinhaber bin ich, Otto Leiper. Ist das klar? Mir ist alles klar. Ist dir das auch klar, Sorm? Schon gut, Vater. Ich bin der Chef. Und wie auf meinen Baustellen gearbeitet wird und was für Bindemittel genommen werden, das bestimme ich. Schreib du dir das auch hinter deine 7 gescheiten Gewerkschaftsohren, Hertel. Komm, Leiper, beherrsch dich. So, und jetzt könnt ihr weiterarbeiten. Mir reicht's, ich geh und hol meine Papiere. Fuhrmann, überlegst dir. Komm aber ja nicht zu mir, wenn du keine ordentliche Stellung findest, gell? Ich geh zur Konkurrenz. Erstens zahlt der Grötzinger pünktlich und zweitens wird man dort wie ein Mensch behandelt. Und drittens sind die Arbeitsbedingungen anders. Da geh ich hin. Gleich. Fuhrmann! Hey, das war doch nicht so gemeint. Man kann doch drüber reden. Das war Maßarbeit, Vater. Was stehst denn du noch rum, Hertel? Arbeit! Jetzt ist Mittagspause. Und da tue ich, was mir passt. Auf keinen Fall arbeiten. Noch was. Unsere Aufenthaltsräume sind immer noch nicht vorschriftsmäßig. In dem Dreck kann sich kein Mensch aufhalten. Und wenn das nicht geändert wird, informiere ich die Gewerkschaft. Wenn die Gewerkschaft so schöne Forderungen stellt, soll sie mir die Putzfrau dazu liefern. Oder das Maul halten. Ja, ich sag dir's nur. Außerdem möchte ich wissen, ob nächstes Jahr unsere Baustellen winterfest ausgestattet werden. Wenn es so werden soll wie letztes Jahr, muss ich was unternehmen. Als Vorarbeiter habe ich eine Verantwortung. Ja, ihr kriegt eine Schlechtwetterzulage. Und jetzt ist Februar, da wird's nicht mehr so schlimm. Es gibt Schutzvorrichtungen. Und wenn du sie nicht bezahlen kannst, dann musst du deinen Laden zumachen, Leiper. Das wollte ich dir sagen. Und dem Sorm auch. Ach, jetzt schwitze ich direkt. Sorm, meinst du, der Fuhrmann meint's ernst? Natürlich ist es im Ernst. Ich hab dir 100-mal gesagt, du darfst keine giftigen Bindemittel nehmen. Ich kann's verstehen, wenn er geht. Bei dem Arbeitskräftemangel. Du merkst nicht, worum es geht, Vater. Nach Luft schnappen und krank sein, das kannst du. Und den Herrn sprühen. Der Hertel ist immerhin Vorarbeiter. Glaubst du, der lässt sich noch lang so behandeln? Das kommt nur, weil du denen immer Sachen versprichst, die man nicht halten kann. Wir hätten keinen einzigen Arbeiter mehr, wenn ich das nicht zusichern würde. Das ist mein Geschäft. Ich bin der Chef. Du hast vor 2 Jahren versprochen. Ach, versprochen. Versprochen. Man verspricht oft was. Du hast versprochen, wenn's hält zwischen der Siglinde und mir, machst du keine Schwierigkeiten und ich krieg den Betrieb. Ja, das Geschäft kriegst du ja. Das mit der Heirat, das war nicht so wörtlich gemeint. Ja, lieber verreck ich ja, als dass der Grötzinger meinen Betrieb schlug, das sag ich dir. Weil darauf kommt's ihm an. Und deswegen hat er dir seine Tochter auf den Hals gehetzt. Aber von dem Hergelaufenen lasse ich mir meinen Betrieb nicht wegnehmen. Wer nimmt dir was weg? Er. Die Siglinde ist das einzige Kind vom Grötzinger. Ich erb, wenn ich sie heirat, seinen Betrieb auch. Chef von den beiden größten Baugeschäften in Landshut bin eines Tages ich. 18 Jahre streite ich mit dem. 18 Jahre. Und ich kriege ihn noch, da verlass dich drauf. Wenn der hin ist, kaufe ich sein Geschäft auf und du bist Chef von allem. Auf was anderes kann ich mich nicht einlassen. Falsche Versprechungen machen, das kannst du sonst nix. Aber das ist meine Sache, wenn ich heirate. Merkt ihr das? Wie willst du denn das Geschäft weiterführen, wo du keine Ahnung hast davon? Du bist nur eine Behinderung mit deinen unmodernen Geschäftsmethoden. Was haben wir schon für Aufträge? Das Gaswerk baut der Schratzenstaller. Die Sozialwohnbauten hat alle der Grötzinger. Wir bauen Einfamilienhäuser mit Garagen und Dachstühle bessern wir aus. Und Reparaturarbeiten machen wir. Wenn es so weitergeht... Dann spezialisiere ich mich eben auf solche Sachen. Und was machst du mit den Zementmaschinen und mit den großen Baugerüsten? Verkaufen kannst du die Sachen nicht rentabel, weil sie unmodern und unpraktisch sind. Wo bleibt dann deine Spezialisierung? Die Aufträge von den Stadtwerken sind uns auch so gut wie sicher. Jetzt, wo der Veit für die Wahl kandidiert und die besten Beziehungen zu denen im Rathaus hat, ja, gibt's denn was Besseres für ein Baugeschäft, als wenn der eigene Schwager im Stadtrat direkt an der Quelle sitzt? Na, erst mal abwarten. Außerdem sind uns bis dahin sowieso alle Arbeiter weglaufen. Ja, weil der Grötzinger Abwerbung treibt, das ist's. Das tut er nicht. Er hat mehr zu bieten. Zahlt den Leuten Winterzulagen und liefert Arbeitskleidung. Und verbietet er seinen Arbeitern vielleicht, dass sie in die Gewerkschaft eintreten? Hab ich das getan? Du hast es nicht geschafft, aber du hast es versucht und das nehmen sie dir übel. Mit Recht. Die Hälfte von meiner Arbeit ist deine Fehler wieder geradbiegen. Ich will das Geschäft, bevor du es kaputt gemacht hast. Komm, in unserer Zeit geht kein Baugeschäft ein. Jedenfalls lasse ich nicht zu, dass der Grötzinger in meinem Betrieb später mal was zu sagen hat. Aus Prinzip. Du heiratest diese Gründe nicht. Ich habe meine Gründe. Und wenn sie Jüdin ist, na und? Außerdem, so schlimm ist's gar nicht. Sie ist nur Halbjüdin. Das interessiert mich nicht. Ich habe andere Gründe. Ich habe das ja erklärt. Gegen Juden habe ich nichts. Ich scheiße auf deine Gründe. Ich heirate sie. Gut, dass ihr so laut seid. Da findet man euch leichter. Du kommst gerade recht, Glasp. Es ist nämlich noch sehr fraglich, ob das dein Geschäft wird, Zorm. Der Herr im Hart. Ich bin immer noch hier. Erstickt unser Vater. Langsam, langsam, langsam. Stell dir vor, du erstickst. Würdest dich nicht ärgern, wenn mich da niemand am Studieren hindern könnte? Halt den Mund. Was gibt's, Klaas? Der Onkel Veit schickt mich. Ich soll euch sagen, dass die Aufträge zurückgezogen worden sind von den Stadtwerken für nächstes Jahr. Und zum Essen ist, sagt die Mutter. Und warum zurückgezogen? Was weiß ich. Ja, wer hat sie jetzt? Der Onkel Veit meint der Grötzinger. Der Grötzinger? So, die heiratest du nicht. Hast den Kostenvoranschlag fertig, Sieglinde? Gleich. Ich bin auf der letzten Seite. Der muss heute noch raus. Hast du dir schon überlegt, Vater, wer die Ausschreibungen bearbeiten soll, wenn ich das Kind krieg? Nein. Willst du nichts mehr tun? Die letzten 3 Monate nicht mehr. Und ich bin jetzt im 4. Ja, dann hat's ja noch Zeit. Wo sind denn die Briefe, die ich unterschreiben soll? Da, in der Schreibmappe. Warum lehnst du den Auftrag hier ab? Wir sind voll ausgelastet. Den Kleinen da. Bevor den der Leiper kriegt, machen den schon wir. Dann musst du alles auf Akkord umstellen, sonst schaffen wir es nicht. Es wird sowieso schon alles nur so runterkaut. Den machen wir noch. Da. Neu schreiben. Wirst du es sehen, Sieglinde? Langsam, aber sicher schaffe ich's, dass ich dem Leiper alle Aufträge wegschnapp. Weil er sich drauf verlässt, dass er von Tradition her ein paar sicher hat. Und nichts mehr dazu tut. Und ich kämpf drum. Bis zum Stadtwerkeauftrag. Da waren wir noch gleich. Jetzt stehe ich an erster Stelle. Nach dem Krieg Maurer, Polier und jetzt das größte Baugeschäft in Landshut und Umgebung. Da kann ich stolz drauf sein. Auf mein Geschäft. Was? Ja. Der Leiper ist ja im Grund gar keine Konkurrenz mehr. Ich habe mit meinen Maschinen und mit meiner Organisation das Rationellste, was man sich vorstellen kann. Da kommt er nie dagegen an. Und wenn du den Sorm heiratest, ist alles entschieden. Dann bin ich der Sieger. Du, dass ich's nicht vergesse, Vater, der Fuhrmann war gerade vorhin da. Beim Ziegelaufzug in Rheinöd ist die Sicherung defekt. Schnappt der Raster nicht ein? Na, einschnappen schon. Aber wenn da ein großes Gewicht drankommt, könnte es leicht sein, das gibt noch, meint der Fuhrmann, und die Last fällt einem auf den Kopf oder sowas. Ach, die soll nicht aufpassen. Ich kann einen anderen Aufzug jetzt nicht freimachen. Sobald es geht, wird es repariert. Bis dahin geht er schon noch. So, auf geht's. Schreibt auf. Bis Montag kleine Zementmaschine aus Ergolding nach Rheinöd bringen. Und den LKW soll jemand von der Reparatur abholen. Fand selbst, was ist? Der Meier ist auf der Baustelle in Windorf vom vierten Stock abgestürzt. Um Gottes Willen. Was? Der Meier ist auf der Baustelle in Windorf vom vierten Stock runtergefallen. Wann? Er war gleich tot. Ist ein Arzt dort? Nein, ich bin doch gleich hergefahren. Ruf einen Arzt an, Sieglinde, und alles sonst. Ich schau mir das an. Fahren Sie mich hin, Pfanzelt. Ja. Wie kann denn das passieren, Pfanzelt? Sagen Sie mal, wie kann denn sowas passieren? Komm jetzt. Sam, lass doch jetzt. Nein, hör auf. Reicht's dir denn halt immer noch nicht? Sam, du sollst aufhören. Ich zieh mich jetzt an. Gib mir den Bademantel. No! Warum denn? Was hast du denn halt? Ich krieg ein Kind, Sorm. Ich bin im fünften Monat. Ich hab andere Probleme. Gib mir den Bademantel. Schade. Und eine Zigarette, bitte. Wir müssen heiraten, Sam. Wirklich. Wir müssen heiraten. Ach, steig doch das blöde Tonband ab. Du weißt, was los ist, wenn das Kind unehelich auf die Welt kommt. Ich kann mit einem unehelichen Kind vom Sohn der Konkurrenz nicht rumlaufen. Nochmal kann ich es nicht wieder wegmachen lassen. Was soll ich denn noch alles tun? Ich bin dir zulieb katholisch geworden und ich muss ehrlich sagen, ich war lieber evangelisch. Alles nur, damit wir heiraten können. Hast du mich gern? Sag. Sicher? Ein schönes Wetter ist heute. Morgen regnet's bestimmt. Und die Baustellen sind wieder ein einziger Dreckhaufen. Wenn ich das Geschäft hab, ich hab vor, dann in den Tiefbau einzusteigen, also jetzt das meiste Geld zu holen. Wie viel habt ihr für den Erdaushub berechnet beim Stadtwerkeauftrag? Weil wir waren fast am Selbstkostenpreis. Du musst jetzt nicht ans Geschäft denken, Sorm. Vielleicht sollten wir meinen Vater vor allen Leuten einmal in die Zange nehmen. Fertig machen müsste man ihn. Unsere Zeit geht so vorbei und wir haben nichts davon. Bevor ich das Geschäft nicht habe, kann ich dich nicht heiraten. Sonst gibt er mir es nie. Dann sitzt sie da mit deinem Kind. Nein, wir heiraten auf alle Fälle. So geht's nicht mehr weiter. So arm. Hab mich lieb. Warum? Na so. Ich mag dich. Ich weiß auch nicht warum. Komm, zieh mir aus. Ich denk, das Kind, ich denk. Mal lass das Kind, komm doch. Ich brauch dich schnell, komm. Tja. Ja, dann gehe ich also wieder, Herr Krötzinger. Ich wollte mich nur erkundigen. Arbeiter brauche ich schon, Hertel. Sie sehen ja, was wir allein auf dieser Baustelle hier zu tun haben. Aber als Vorarbeiter muss man bei mir was können. Was, Pankzell? Sicher, Herr Krötzinger, sicher. Ja, beim Leiper bin ich Vorarbeiter. Und es wäre doch ein Rückschritt, wenn ich jetzt wieder ein einfacher Arbeiter werden würde. Ein Vorarbeiter muss bei mir alle Maschinen bedienen können, die auf der Baustelle sind. Das ist Voraussetzung. Dort, die neue Zementmaschine. Schauen Sie sich die mal an. Funktioniert automatisch. Neuanschaffung. War teuer, aber spart Arbeit. Ein Vorarbeiter muss sie bedienen und warten können. Können Sie das, Hertel? Nein, solche Maschinen haben wir nicht. Aber ich lerne schnell. Dann lernen Sie es und kommen Sie wieder, wenn Sie es können. Dann nehme ich Sie sofort. Tja, wo soll ich es lernen? Der Sir will auch moderne Maschinen. Der Leiper ist ein kranker Mann und zu alt fürs Geschäft. Tja. Dann gehe ich jetzt wieder. Ich wollte mich nur erkundigen. Übrigens, Hertel. Was? Was redet man denn bei euch über den Unfall in Windorf? Wie denken eure Arbeiter über die Sache? Würde mich interessieren. Ja, mein Gott, es kann passieren. Ein Unfall kann immer passieren. Und wenn der Meier aufgepasst hätte, dann wäre er nicht runtergefallen. Und dass er tot ist, ist der Pech. Die Akkordarbeit ist das, meiner Meinung nach. Da wird nichts mehr ordentlich gemacht. Und soviel ich weiß, war vom Betrieb her alles korrekt. Also nicht Ihre Schuld, Herr Krötzinger. Es ist natürlich furchtbar, dass ein Menschenleben tot ist. Ich habe gehört, da sind Gerüchte im Umlauf. Redet der Leiper den Arbeitern nicht ein, ich wäre schuld? Er sagt, dass sie schuld sind. Aber in der Zeitung steht auch, dass alles vorschriftsmäßig war. Ach, der Leiper redet so viel, auf den hört kein Mensch mehr. Der Sorben sagt auch, es war einwandfrei die Schuld von Meier. Beim Prozess wird sich das ja herausstellen, dass der Leiper Unrecht hat. Und dann zeige ich ihn an, dann mache ich ihn fertig. In aller Öffentlichkeit. Ja, Hertel, es tut mir leid. Sie werden beim Leiper bleiben müssen, bis Sie sterben. Als Vorarbeiter kann sie kaum mehr einen Betrieb einstellen, der ein paar moderne Maschinen hat. Sie können sie ja nicht bedienen. Es ist nicht böse gemeint gegen Sie, aber als Vorarbeiter muss man auf der Höhe der Zeit sein. Tja, das ist schade. Ich wollte mich auch nur erkundigen. Dann gehe ich jetzt. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Ich glaube, der denkt nach über das, was ich ihm gesagt habe. Ein guter Vorarbeiter ist der. Der könnte die Maschinen schnell bedienen. Eben, Pfanzel, eben. Und wenn ich den nicht nehme, der wo der Beste ist, den der Leiper hat, dann erzählt er das die anderen. Und alle werden sie ihm weglaufen. Weil sie das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr weg vom Leiper zu anderen Betrieben. Ja, dem Leipergeschäft wird es bald schlechter gehen. Das ist klar. Und haben Sie es gehört, mit dem Unfall will er gegen mich arbeiten, die alte Sau. Wird ihm nichts nützen. Ich habe rumgehört. Es gibt kaum jemand, der mir die Schuld gibt. Dazu ist mein Ruf zu gut. Ich habe mit dem Klugbauer im Materiallager gesprochen. Der hat die Bretter rausgesucht. Der sagt, dass sie in Ordnung gewesen sind. Dem geht der Arsch auf Grundeis, weil er glaubt, er kann belangt werden. Der Rechtsanwalt meint, das Urteil wird ganz klar sein und dem Meier die Schuld geben und der ist tot. Sie können ruhig die Aussage machen, wie wir das besprochen haben, Pfanzel. Tja. Es ist kein Risiko dabei für Sie. Für Sie ist es völlig ungefährlich. Es ist im Haus passiert, niemand hat was gesehen. Der Meier hat nicht nach Vorschrift gehandelt, dem kann es nichts mehr ausmachen, wenn er die Schuld kriegt, der ist tot. Aber mir wird es viel ausmachen. Ich weiß nicht. Ich habe einen hundertprozentigen Rechtsanwalt, der boxt es durch. Außerdem ist der ganze Prozess nur eine Routineangelegenheit, wo es darum geht, was die Hinterbliebenen kriegen. Es kommt nur auf Ihre Aussage an, Pfanzel. Geht's glatt alles? Könnte man monatlich schon 100, 150 drauflegen. Das wären im Jahr 1,8 mehr. Unter Umständen. Für Sie wäre es nur unangenehm, wenn Sie jetzt gegen mich aussagen würden, weil Ihre erste Aussage zu meinen Gunsten war. Ja, das wäre viel Geld. Sie würden ein Geschäft dabei machen und mir wäre geholfen. Außerdem geht der Tschetschok bald. Dann wäre der Prokuristenposten frei. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein guter Prokurist wären, Pfanzel. Tja. Außerdem könnten Sie mit meinem Rechtsanwalt gleich wegen Ihrer Frau reden. Der hat noch keinen Scheidungsprozess verloren, nichts gegen Ihre Frau, Pfanzel. Sie kann einem ja leid tun, aber ein kräftiger Kerl wie Sie braucht einen gesunden Menschen und keinen lahmen. Die Wirtin? Ist da doch was ganz anderes für Sie? Schon, aber eine Scheidung kommt teuer. Und wenn ich sie dann verliere? Ich würde Ihnen schon unter die Arme greifen. Wenn Sie mir da helfen, helfe ich Ihnen da. Es wird sich schon rentieren für Sie. Ganz selbst. Dreh dich um, Leiper. Tief einatmen. So. Nochmal. Ach, verdammt, jetzt reicht's mir aber. Das hier ist doch schließlich kein Sprechzimmer. Nicht einmal daheim hat man seine Ruhe vor euch Quacksalbern. Ich hab dich nicht gerufen, Doktor. Otto. Reg dich nicht auf, Leiper. Als dein Freund werde ich dir wohl mal einen kleinen Besuch nach Feierabend abstatten dürfen. Oder nicht? Und wo ich nun schon Arzt bin, schaue ich halt gleich ein bisschen nach der Gesundheit. Deine Frau macht sich Sorgen, Leiper. In der Nacht jammert er so laut, dass ich nicht schlafen kann. Och, ich jammert nicht. Ja, ja, das Herz und die Lunge, da sieht's nicht gut aus. Keiner kann ewig leben, damit musst du dich langsam abfinden, Leiper. Kannst das Hemd wieder anziehen jetzt. Das Herz lässt nach. Ach, nichts lässt nach bei mir. Mein Herz ist in Ordnung. Und wegen dem bisschen Stechen in der Brust, da stirbt man nicht. Ich sterbe nicht, ausgeschlossen. Schon gar nicht wegen dem Herz. Stör ich? Ah, du bist schon fein. Guten Abend miteinander. Doktor, das gibt's nicht. Der Otto ist krank, schaut aus wie das blühende Leben. Ja, was fällt dir denn, Schwager? Die Luft, er kriegt keine Luft. Und das überlebt er nicht. Hm, so schnell komme ich nicht um. Ich nicht. Er hört nicht auf mich. Und das Bier lässt er auch nicht. Ich habe jedenfalls meine Pflicht getan. Auf Wiedersehen, Leiper. Halt dich. Hm. Wiedersehen, Veit. Was macht die Politik? Danke. Bin ganz zufrieden. Warten Sie, Doktor. Ich mache Ihnen Licht. Danke, danke. Ich finde schon allein hinaus. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht, Doktor. Gute Nacht, Doktor. Und nichts für ungut, gell? Lass ihn auf seiner Meinung, Veit. Ich bin doch nicht krank und das Bier schmeckt mir. Also, Prost. Prost. Was hast du erreicht? Ich glaube, ich wäre Kandidat. Ja? Chancen sind da und Protektion auch. Dann werde ich Stadtverordneter. Und kann für unser Geschäft ganz was anderes tun, wie jetzt als Buchhalter. Meine Verbindungen zur Stadt sind momentan ausgezeichnet. Es wird schon, Otto, alles wird. Wo bleibt denn die Mara mit den Karten? Ich hab kein Feuer, Mara, Feuer! Ich brauche ein Feuer, sonst kann ich ja nicht rauchen, nicht? Ja. Wo ist denn der Charme? Er rennt wieder hinter seiner Blonden her. Und der Glasp? Da hast du die Streichhölzer. Schrei nicht so, das schadet dir, Otto. Hier, misch. Prost, Veit. Prost, Schwester. So. 18. Hab ich. 20. Auch. 22. Auch. 23. Hab ich. Passe. 24. Jawohl. 7. Jawohl. 30. Mein Spiel. 3. Auch. Fang an. Mit den Stadtwerken ist nichts mehr zu machen. Ich hab's probiert. Scheinbar hat der Krötzinger jetzt auch Beziehungen zum Stadtrat. Kreuz! Wer kommt? Wer fragt? Ich verstehe gut, dass du die Krötzinger Tochter nicht in der Familie haben willst, Otto. Ich habe nichts gegen die Juden. Ja, ich auch nicht, Otto. Aber merkst du's? Dass sie wieder zurückkommen und schon wieder ein paar Branchen ganz in der Hand haben? Der Rosenbaum hat seine Privatklinik nur mit den Wiedergutmachungsgeldern finanzieren können. Ein guter deutscher Arzt kann nicht so einfach eine Klinik aufmachen. Die arbeiten mit unserem Geld. Mit den Banken ist dasselbe. Dafür habe ich eigentlich nicht gekämpft in Stalingrad. Überleg dir das mit der Heirat, Otto. Ach, diese Heirat kommt nicht in Frage. Aber damit ist es ja nicht getan. Bekennen, Otto. Und Kreuzbube, über den Alten geht nichts. Juden und die Kommunisten sind an neuem schuld. Hitler hat schon recht gehabt. Und der Jugend hat er Respekt beigebracht. Damals wäre der Sohn gar nicht auf die Idee mit der Sieglinde gekommen. Das stimmt. Und die Autobahnen hat er gebaut. Du halt's mal, Marha! Ich denke jetzt an was anderes, wie ich dem Krötzinger ins Auswisch. Und fürs Volk hat er sich Sorgen gemacht. 94 Schneider. Mit 3 gespielt, 4 Schneider. 5-mal Kreuz ist 60 für mich. Du gibst Feit. So. Das ist doch kein Volk. Warum sind sie emigriert in der Hitlerzeit? Wer nichts zu verbergen hat, braucht nicht emigrieren. 18? Hab ich. Ich bin der Meinung, dass sie aus unserem Land hinausgehören. Prost. Prost. Prost. Ja. 20? Hab ich. 22? Passe. 0. Jawohl. 4. Jawohl. 7. Jawohl. 30. Jawohl. 3. Was hast du? Laubhand. Ich mit meinen Fähigkeiten müsste doch nicht als Buchhalter arbeiten. Nichts gegen die Arbeit bei dir, Otto. Wenn die nicht überall am Ruder wären. Ich möchte ausdrücklich sagen, ich habe nichts gegen die Juden. Ich habe sogar was dagegen, dass man sie umgebracht hat. Raus, Eglin, allein hätte gereicht. Das soll kein Vorwurf sein gegen dich, Veit, dass du so denkst. So denk ich. Ich denke anders. Prost! Prost. Ich bin überzeugt davon, die Gasöfen, die haben die Amis nach dem Krieg gebaut, dass sie uns was in die Schuhe schieben können. Halt du dich raus aus der Politik, Marha! Die haben sogar Seife aus den Juden gemacht. Zur Herstellung von Seife braucht man Fett. Das ist doch bekannt. Alle Zeit um ein Schreien, dass kein Gramm Fett dran war an den Juden. Ne? Wie geht das zusammen? Hm. Natürlich sind viele verhungert. Ne? Ja. Ja, aber viele haben wir auch vergast. Aber Millionen waren das nicht. Ich kann nur sagen, leider. Letzte Woche habe ich gegen die Wirtin einen Grand gewonnen und gleich anschließend eine Null-Ouvert. Die hat ihr ganzes Wechselgeld verspielt. Ja, schließlich haben wir das fürs Volk gemacht und zu einem guten Zweck. Das ist keine Haltung, was du da sagst, Otto. Ich sag dir, es müsste wieder einer kommen, der begreift, was das ist. Ein Deutscher. Und Deutsches. Es ist Qualität. Prost. Prost. dann hat die Wirtin ihr Wechselgeld wieder zurückgewechselt und hat es nochmal verloren. Jetzt weiß ich's. Dem Grötzinger seine Frau war doch eine Jüdin. Die hat auf den Gewissen, dass sie tot ist. Das könnte ich verwenden gegen ihn, wenn ich das verbreite. Das ist eine gute Idee, das. Überhaupt, der Grötzinger hat doch gleich nach dem Krieg die Gefangenenlager für die deutschen Soldaten gebaut. Ich habe mich damals sehr geärgert, dass ich den Auftrag nicht gekriegt habe. Aber heute könnte es sein, dass man ihm das in Übel nimmt. Das benutze ich, das ist eine ausgezeichnete Idee. Prost! Prost! Vor allem lass diese Heirat nicht zu, Schwager. Ach, ich will doch das Beste für den Sohn. Wenn er das nicht einsieht, tut er mir leid. Prost! Prost! Was ist weit? Ich hab ein gutes Blatt. Ich mag nicht mehr, Maha. Ich gehe ins Bett. Spät, ich bin müde. Gute Nacht. Nacht, Fred. Gute Nacht. Wenn der Sorm die Sieglinde nicht heiraten wollte, könnte ich den Grötzinger jetzt ruinieren. Aber der Sorm ist ja rücksichtslos. Ja. Richtig rücksichtslos ist der. Prost, Mara. Prost. Wie nur ein Mensch so rücksichtslos sein kann. Der Sorm ist rücksichtslos, ja. Also sowas Rücksichtsloses. Das hat er von dir, die Dummheit. Du hast meine Kinder dumm auf die Welt gebracht, Mara. Halt's mal, Mara! Wenn ich rede, dann halt du gefälligst den Mund. Da, trink. Es läuft weg. Schau, Ojo, es dreht sich. Unser Haus läuft weg. Du kannst auch nichts als saufen. Dass ich dich geheiratet habe, na. Strohdumm bist du. Dass du mir meine Kinder so auf die Welt gebracht hast, das verzeih ich dir nie. Nie. Ein schöner Tag war heute. Feierabend ist was Schönes. Aber mein Geschäft, ich schlug der Grötzinger nicht. Im Gegenteil, dem wisch ich jetzt eins aus. Ein schöner Tag war heute, da hast du recht. Wir Älteren, wir wissen ja noch, was Deutschland ist. Was, Marha? Es ist ein schönes Land. Ich mach mir direkt Sorgen drum. Zwei Kinder haben wir und keines weiß, was das war. Deutschland. Ja. Und was es ist, unser Deutschland. Komm, sing mit. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Danach lasst uns alle. Du, Fanny. Ich habe mit dem Grötzinger gesprochen, wegen der Kantine. Er ist nicht abgeneigt. Wirtin, noch ein Bier. Gleichfalls. Das war eine gute Idee von dir, Pfanzelt, das mit der Kantine. Wird ein schönes Stück Geld abwerfen, zusätzlich zur Wirtschaft. Da könnten wir ein gutes, auskömmliches Leben haben, wenn wir verheiratet wären. Kommt alles, Fanny. Wirst sehen, der Grötzinger... Mit dem stehe ich jetzt so gut, der hilft mir schon zur Scheidung. Mit seinem Rechtsanwalt in München. Wo bleibt denn das Bier? Ich komm ja schon. Setz dich jetzt auch an den Tisch, Pfanzelt. Muss nicht meine ganze Kundschaft merken, dass wir zwei was miteinander zu bereden haben. Du, ich komm nach der Sperrstunde durch den Keller. Lass offen. Mhm. So, zum Wohlfeit. Wieso, frage ich euch, müssen wir Entwicklungshilfe zahlen? Unsere Steuern müssen nicht den Negern in den Hals geworfen werden, dass die Revolution machen können. Ihr müsst meine Partei wählen. Ihr müsst die Partei wählen, die das tut, was das Volk will. Und das tun wir. Ihr müsst uns stark machen. Ja, und Dreck, das Ding zahlen. Durch die freie Wählerstimme. Ja. Sogar wir als Regierungspartei müssen im Bund kämpfen, damit wir unsere bayerischen Interessen durchsetzen können. Wir brauchen mehr Einfluss. Je stärker wir sind, desto besser für euch, weil wir für euch da sind. Ich wünsche euch nächsten Sonntag einen schönen Wahlsonntag und ein schönes Wetter. Prost! Ja, Maul halten! Lass mich danke. Nicht so dumm, was er da sagt. Prost! Zeit! Prost! Reiß das Mann recht weit auf. Das ist eine kostenlose Wahlpropaganda für die Partei, bei der du nicht bist. Also mit den Negern, da hat der Veit recht. Ich verspür's am eigenen Leib, seitdem neben meiner Wirtschaft dieses Negerlokal für die Besatzungssoldaten aufgemacht hat. Ich hab nichts gegen Schwarze, aber schön ist das nicht, wenn sie im Haus nebenan aus- und eingehen. Eine Schand! Mitten in der Altstadt. Und jetzt hören auch noch Gastarbeiter her. Katzelmacher, die kein Deutsch verstehen. Und was ist, wenn schlechte Zeiten kommen? Fuhrmann, hat dir der Grötzinger vielleicht schriftlich gegeben, dass dir dein Arbeitsplatz dann auch noch gehört? So ist es. Das ist die Frage. Gastarbeiter, Spanien will der Grötzinger einstellen, ja? Bei dem ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Wart's ab, Fuhrmann, wart's ab! Sei still. Wirst du schon noch merken. Sei still, Hertel. Du würdest dir doch alle 10 Finger danach abschlecken, dass der Grötzinger dich nimmt. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Jedenfalls, wenn ich heute beim Grötzinger krank werde, dann bekomme ich mein Geld ein halbes Jahr voll weiterbezahlt. Die ganze Sozialleistungen sind beim Grötzinger besser. Na, ist's wahr oder nicht, Franzelt? Mehr als man beim Leiper kriegt, hat eure Gewerkschaft beim Grötzinger auch nicht ausgehandelt. Du musst dem Pfanzlott nicht in den Arsch kriechen, Fuhrmann. Wenn du noch mal so was sagst, dann knallst! Ich krieg niemand in den Arsch! Man hat keine Möglichkeit, dass man sich verbessert beim Leiper. Und da kann der Sorg machen, was er will. Das müssen wir von uns aus ändern. Wir müssen uns weigern. Wir müssten alle geschlossen kündigen, wenn er nicht auf unsere Wünsche eingeht. Der fühlt sich zu stark. Das kannst du mir ruhig sagen, dass ich so red, Veit. Aha, aha. Ich kann nur immer wieder sagen, wir Arbeiter müssten mehr mitzureden haben, dann kann so ein Geschäft nicht so abwärts gehen. Und das müssen wir durchsetzen. Bei dem Arbeitskräftemangel kann er nichts gegen uns machen. Der gibt doch wahrhaftig damit an, dass er keine moderne Maschinen hat. Ich geniere mich schon überhaupt, dass ich beim Leiper arbeite. Wir müssen uns das nicht gefallen lassen, wo wir mehr verdienen als ein Volksschullehrer. Wir sind doch mehr. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Und kündigen gemeinsam, wenn er uns nicht das gibt, was wir wollen. Darf ich mich dazusetzen? Wenn der alte Leiper nicht so ein Angeber wäre, dann wird das alles ganz anders ausschauen. Aber wie heißt der Chef? Deswegen würde ich euch raten, wechselt's zum Grötzinger. So, deswegen bist du da, Pfanzelt. Ich hab mir's gedacht. Abwerbung. Und du, Veit? Du spekulierst doch nur auf die Stimmen für die Wahl, ne? Schau dich an, Pfanzelt. Hm? Muskeln. Und ein Hirn hast du nicht und würdest es brauchen. Ihr seid so dumm zum Leben. Man sieht schon daran, was ihr wählt. Ihr seid auch zu dumm zum Wählen. Ihr könnt nicht einmal sehen, was euch nutzt. Es ist wirklich so, dass man es abstellen müsst, dass sowas wie ich überhaupt noch wählen darf. Der Hitler hat das ganz richtig erkannt. Was ist denn, Fuhrmann? Bleib doch sitzen. Ich kann wählen, was ich will. Leider ist es möglich. Und was erzählst du da über den Führer? Lass ihn doch, Fuhrmann. Damit meine ich, dass wir eine deutsche Politik brauchen. als wenn ich die Wünsche der Amis erfüllen wollen. Als es aufhört, dass die edlen Menschen im Fernsehen immer die Juden sind und die Schweine die Deutschen. Nazi! Die Wirtin denkt wie ich. Ich will, dass diese Selbstbesudelungen aufhören. Mir ist die Zukunft wichtig. Wirklich, Fuhrmann, das kannst du mir glauben. Saukerl, Elender! Die hauen sich, tu doch was! Hör mal zu, Fuhrmann. Lasst euch doch nicht zu Verbrechern stempeln, nur weil ihr den Hitler gewählt habt. Ich red mit dir, dass wir wieder ein sauberes Deutschland kriegen. Und das ist mehr als eine Partei. Das ist eine Bewegung. Wir müssen ein Nationalbewusstsein haben. Die Wirtin meint auch, das wäre genau das Richtige für Deutschland. Das Richtige wäre, dass wir nicht mehr wählen können, weil wir zu dumm sind dazu? Sag's nochmal, wenn du dich traust. Aber ich werd's dir zeigen, du! Ich hab das nicht. Lass mich los. Fuhrmann, lass mich Hört los. Hört ihr nicht gleich auf, am hellen Sonntagvormittag zu raufen? Loslassen, sag ich. Recht so, Fuhrmann. Dem hast du es gegeben. Was reißt er auch sein Maul so weit auf? Also, mitten in der Wirtschaft kann mir nicht liegen bleiben. Setzt ihn auf den Apport. Fanzl, steh nicht rum. Mach ihnen doch die Tür auf. Ich habe gute Lust und gehe woanders hin. Mir scheint, das hier ist eine Nazi-Wirtschaft. Was kann ich denn dafür? Überall erzählt der Feit, ich würde denken wie er. Und dabei habe ich mich nur ein paar Mal mit ihm unterhalten. Glaub mir's, Fuhrmann. Und was denkst du über das, was er sagt? Ich halte mich raus. Wenn ich heute was sage, ist es morgen schon wieder falsch. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott beieinander. Und einen schönen Sonntagmorgen allerseits. Ja. Grüß Gott, Frau Leitmann. Grüß Gott. Grüß dich, Leitmann. Ja, der Otto und die Marha. Na, das freut mich, dass ihr euch wieder mal sehen lasst bei mir. Wie geht's denn immer? Der Glasp hat ja gerade sein Abitur gemacht. Na, da wird das Haus aber leer werden, wenn nun auch noch der Sorm und die Sieglinde heiraten. Die heiraten nicht. Der Sorm ist nicht dumm. Der hängt am Geschäft, das ist ein Stück von ihm selber. Er liebt sie. Ach, Liebe, Liebe. Bring uns zwei Bier, Wirtin. Ja, sofort, Herr Leifer. Mein Geschäft ist mehr wert als Liebe. Wenn's pleite ist, ist Liebe immer noch besser. Pass auf, was du sagst, Fanzl. Mein Geschäft ist durchaus auf der Höhe. Vor dem Krieg war es das Größte in Landshut und Umgebung. Die Arbeiter waren froh, dass sie bei uns haben arbeiten dürfen. Vor dem Krieg. Es ist vorbei. Vor dem Krieg... Sei ruhig, Marha. Ich muss euch was erzählen, was euch vielleicht interessiert. 1946, da wäre mein Betrieb fast kaputt gegangen. Ja, das war eine echte Krise. Da hat's nur die Aufträge von den Amis gegeben, wegen den Gefangenenlagern. Aber das war für mich eine Charakterfrage. Ich baue doch als Deutscher keine Gefangenenlager für deutsche Soldaten. Verantwortungslos wäre das gewesen. Ich hätte damals ein Geschäft machen können, dass ich heute unanfechtbar wäre in der Branche. Und es gäbe nur mehr meinen Betrieb. So wie der Krötzinger glaubt, es gibt nur mehr den seinen, mit dem er für euch die Lager gebaut hat. Der Krötzinger war das? Jawohl, Fuhrmann. Und was macht ihr? Ihr lauft weg aus meinem Betrieb. Ja, weil es im Moment nicht so geht, wie es gehen soll. Das ist der Dank. So bringt dem Härtle eine Bierwirtin auf meine Rechnung. Dem Fuhrmann auch eins. Er ist zwar weggelaufen, aber wenn es ihm dort besser gefällt als mir bei mir, naja. Hey, Pfanzelt, was ist? Was passiert dir auf einmal so? Meine Frau wartet mir im Essen. Für Gott benannt. Der Pfanzl, dieser Arschkriecher. Ich sag's euch, der geht jetzt da der Zeit alles prüfen an den Krötzinger. Geh weiter, bring mir noch einen Topf Bier. Der Pfanzl müsste längst da sein. Er hat doch gesagt, er kommt gleich in die Wohnung, wenn alles vorbei ist. Ob ich mal anrufe im Gericht? Was meinst du, Sieglinde? Wann bist du nicht in die Verhandlung gegangen? Wenn das nicht aushältst, bis sie aus ist. Die Entscheidung ist ja so gut wie sicher, aber man ist halt nervös, nicht wahr? Und der Sorm, kommt der? Ja. Und was denkst du über die Sache mit dem Schratzenstaller? Was soll das? Der ruft mich an, ich muss ihn heiraten. Und dann erzählt er mir, du hast mich angeboten. Ich muss! Ich hab dich nicht angeboten. Aber wenn's mit dem Sorm nicht rechtzeitig klappt, dann kannst du den Schratzenstaller heiraten. Das mit dem Schratzenstaller kannst du wieder abblasen. Da wird nichts draus. Ich heirate, wen ich will, und ich will den Sorm. Ich suche mir meine Männer selber raus. Ich kann dem Schratzenstaller nicht einfach absagen. Der war interessiert und fast einverstanden. Natürlich habe ich ihm gesagt, dass die letzte Entscheidung bei dir liegt. Lieber ohne Mann als mit dem. Ich schwör's dir, Vater. Wenn's mit dem Sorm klappt, ist die Sache hinfällig, das ist klar. Aber der Sorm macht mehr Dampf dahinter, wenn er hört, dass er nicht der Einzige ist. Dass der Leiper das mit den Gefangenenlagern rum erzählt, das muss er mir noch büßen. Dass ich mit dem Schieber auch noch verwandt werden soll, das halte ich kaum aus. Ach, der Prozess muss doch schon aus sein. Er hat Angst vor mir, das ist der einzige Grund, warum er sich so aufführt. Als ob ich an einem Verlustunternehmen interessiert wäre. Jetzt erzähl mir nur noch, du bist nicht am Leiperbetrieb interessiert. Wie dumm hättest du mich gern heut. Hm? Ich bin nicht interessiert am Betrieb. Ich bin interessiert am Namen. Im großen Geschäft ist der Name Leiper ein guter Name, der hat Tradition. Und auf den bin ich scharf. Leiper und Krötzinger. Hört sich gut an. Wenn was schief geht beim Prozess, sitzt auf alle Fälle vorerst einmal der Pfandzeit im Dreck. Das habe ich mit dem Rechtsanwalt schon so hingebogen. Im Grund kann man es ja ganz leicht beweisen, dass es meine Schuld ist. Und dass der Sorm an meinem Geschäft interessiert ist, ist auch klar. Deswegen hat er dir das Kind angehängt, das sieht doch ein Blinder. Da ist die Schratzenstaller-Aktion gut, weil jetzt muss ihm was einfallen. Das wird er sein. Grüß dich, Sam. Der Vater wartet schon. Grüß Gott, Krötzinger. Ja, der Sorm. Ja, Kirschwasser, Cognac. Cognac, bitte. Ich will gleich zur Sache kommen, Sorm. Ich schätze dich als Geschäftsmann. Ich bin froh, dass du mein Nachfolger wirst und nicht irgendwer. Das hängt aber davon ab, dass ihr sofort heiratet. Die Lage ist so, dass es passieren muss. Muss. Und zwar so schnell wie möglich. Krötzinger, ich kann nichts machen. Ich muss warten, bis er mir das Geschäft übergibt. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Reden nützt bei ihm nichts. Im Moment denkt er nicht mehr, sondern schreit nur noch. Wir sind uns einig, der Sorm und ich, dass wir dann halt später heiraten. Sorm, ich hab dir angeboten... Ich dank dir. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich häng an unserem Geschäft. Ich kann nicht weg. Und wenn ich bei dir als Angestellter... Doch nicht als Angestellter... ...oder als Schwiegersohn arbeite, dann ist das nicht dasselbe. Geheiratet muss jetzt aber werden. In 2 Monaten ist Kind da, das kann ich mir nicht leisten. Meine Stellung ist so einflussreich, dass mein Privatleben sauber sein muss. Ein uneheliches Kind geht nicht. Also wirklich, Sorm. Mir sind die Hände gebunden. Es hängt alles von dir ab. Und wenn du die Sieglinde nicht heiratest, ich habe auf alle Fälle mit dem Schratzenstaller Verbindung aufgenommen. Der wird sie nehmen. Was? Ja, ja, ja, du musst dich ranhalten. Ich heirate nicht. Wie gesagt, Sorm, ich fänd's schade, wenn du nicht mein Nachfolger würdest. Ja, die Sieglinde will dich auch, es wäre alles großartig. Aber ich bin gezwungen, mich abzusichern mit dem Schratzenstaller. Dann lassen wir uns aufbieten und stellen ihn einfach vor die Tatsache. Die Papiere sind in Ordnung, wir können auf Standesamt. Und du glaubst, das nützt? Ich weiß nicht. Und was ist, wenn's nichts nützt? Ich verspreche dir in die Hand, dass wir heiraten. Sag dem Schratzenstaller, er soll sich keine Hoffnungen machen. Du entschuldigst schon, dass ich alles so hart gesagt habe. Aber da hat einmal Klarheit rein müssen in diese Angelegenheit. Also dann, Prost. Ja, Prost. Wir gehen diese Woche noch zum Standesamt und leiten das in die Wegesiegelinde. So. Der Pfandzelt! Schnell, mach auf, Sieglinde! Es wäre dumm von dir, Sorm, wenn du dir mein Geschäft durch die Lappen gehen lassen würdest. Gewonnen! Gott sei Dank! Es war einfach. Ich hab mir schlimmer vorgestellt. Ich hab mich im Wesentlichen nur an die Tatsachen halten müssen. Außer... Grüß Gott, Herr Leiper. Wir gehen grad. Glückwunsch, Kratzinger. Wir telefonieren. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen, Vater. Ich komme heute Nachmittag ins Büro, bevor du fährst. Cognac, Pfandzelt, ja? Ja, ich danke Ihnen, Pfandzelt. Also, ich danke Ihnen wirklich. Jetzt, wo Sie Bauführer bei mir sind, Pfandzelt, da möchte ich, dass wir du sagen. Ja. Also, Prost, Pfandzelt. Prost, Kretzinger. Also, ich habe, wie gesagt, im Wesentlichen nur an die Tatsachen halten müssen. Außer, wo es um die Schuld von Meier gegangen ist. Sonst hat alles der Rechtsanwalt gemacht. Seit ich Bauführer bin, da sehe ich selber, dass es notwendig war, wie ich ausgesagt habe. Ich gebe den Hinterbliebenen natürlich von mir aus Zuwendungen. Es geht ja um meinen guten Ruf als Geschäftsmann. Den kann ich nicht wegen einem Toten riskieren. Den kann ich sogar noch aufmöbeln durch Hilfeleistungen an die Hinterbliebenen. Kannst du feststellen, ob und wie viel ich von der Steuer absetzen kann? Ja. Ich habe noch allerhand mit dir vorpfanzelt. Seit ich dich näher kenne, glaube ich, dass du ein ausgezeichneter Prokurist wirst. Ja? Du weißt ja, dass der Leipersorm und meine Sieglinde heiraten. Irgendwann legen wir die zwei Geschäfte zusammen und dann hast du einen ausgezeichneten Posten. Aber red noch nicht drüber, es ist noch nicht offiziell. Also, halt dich ran, Pfandzelt. Prost. Prost. Was Unangenehmes. Heute sind 3 kleine Aufträge zurückgezogen worden. Weil die Leute das Gefühl haben, es ist was dran, was der Leiper erzählt. Die Lager. So? Ja. Ich hab geglaubt, das mit den Lagern ist den Leuten nicht mehr so wichtig. Man ist ja ernster, als ich angenommen hab. Mhm. Damals war es eine Ehre. Ich hab nicht erwartet, dass es heute gleich für so schlimm gehalten wird. Ich muss mit dem Leiper reden. Organisier das Pfandzelt. Die Heirat muss so schnell wie möglich passieren. Dann ist er gezwungen, dass er das Maul hält und kann keinen Dreck mehr aufwühlen. Und dann wächst wieder Gras drüber. Ich hab dir einen Tee gebracht, Glasp. Ich hab schon 100-mal gesagt, ich bin nicht krank. Doch, du bist krank geschrieben. Warum liegst du sonst im Bett? Wie oft muss ich euch noch sagen, dass der Doktor mich krank geschrieben hat, weil ich nicht zur Musterung will? Ein Tee kann auf keinen Fall schaden. Das ist ein Kamillentee, da kannst du schwitzen. Ich bin nicht krank! Ich trinke eine Tasse mit. Und ich trinke ein Bier. Komm, Rick, ein bisschen Gasp. Ich setz mich zu dir aufs Bett. Müsst ihr das bei mir erinnern machen? Ihr seht doch, dass ich lese. Glasp, tu das Buch weg. Du verdirbst dir die Augen, wenn du so viel liest. Wo hast du deine Brille? Ach, ihr denkt's wieder an mich. Was geht denn schief? Sag nicht sowas, Glasp. Erzähl uns was von deinem Leben. Hast du eine Freundin? Nein. Das gibt's doch nicht. In deinem Alter muss man doch wenigstens eine Freundin haben. Ich brauch keine. Das verstehe ich nicht. Du musst doch irgendetwas lieben. Warum hast du sonst die ganzen Wände voll nackige Weibsbilder? Ach, lass mich in Ruhe. Du brauchst eine Freundin, Glasp. Und ich verbitte dir, dass du das Zeugs liest in Zukunft von diesem Sartre oder wie. Das ist schuld, dass du nichts liebst. Kümmert euch um euren eigenen Dreck, ich brauch keine Freundin. Du, Glasp, ich habe im Notar das Testament verändert. dass du die Hälfte vom Geschäft erbst. Ich kann es dem Sorm nicht mehr ganz überlassen. Der hat nämlich hinter meinem Rücken Besprechungen mit dem Grützinger. Du bist jetzt Teilhaber. Ich will das Geschäft nicht. Ja, warum studierst du den Glasp? Ich halte das für ein hinausgeworfenes Geld. Ich hab doch auch nicht studiert und hab's zu was gebraucht. Lehrer und Studienrat sind doch die letzten Berufe, Glasp. Seit du's Abitur gemacht hast, liegst du rum und tust nichts. Ich warte auf den Semesterbeginn im Herbst. Mit eurem Geschäft könnt's mich jedenfalls in Ruhe lassen. Mir wird schlecht, wenn ich euch höre. Wie ihr hinterm Geld her seid, das ist zum Kotzen. Diese Streiterei mit dem Grötzinger sind eklatant niveaulos. So will ich nicht werden. Ich will studieren. Und wenn's nicht geht, ist auch wurscht. Dann lieg ich rum. Oder ich gehe zur Bundeswehr. Es ist sowieso egal, was man macht. Das ist nur dieser Sarter oder so ähnlich. Ich verstehe euch jungen Leute nicht. Von der Sieglinde sagen auch alle, sie passt nicht zu uns. Ich will das Beste für den Sorm, ehrlich. Ich meine, es ist das Beste, wenn ich ihn nicht heiraten lasse. Und für dich will ich ja auch das Beste, Glasp. Ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig mache mit dem Geschäft und euch Kindern. Der Sorm sagt, wenn es nach ihm ging, wäre ich nicht sein Vater. Hättest du dir auch einen anderen Vater ausgesucht? Ich rede mit dir, sag. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Ach, wahrscheinlich gar keinen. Und du machst mir doch keinen Vorwurf, dass du lebst. Nein, nein, ich bin dir dankbar. Dankbar! Warum wollt ihr denn mit mir reden, hä? Auf einmal! Für mich ist kein Vergnügen, wenn ich mich mit euch unterhalte. Schau dich doch an, versagt hast du. Und jetzt, wo es zu spät ist, kommst du zu mir. Kaum geht was schief, muss der Ersatzsohn ran und die Scheiße für euch sortieren. Auf einmal! Jammert gefälligst woanders, ich möchte weiterlesen. Du störrischer Krüppel, du! Du bist noch jung, Glasp, du hast das Leben ich noch... Ich lese jetzt auf dem Abort. Morgen, Sam. Morgen, Hertel. Ich komme wegen unserer Forderungen. Der Leiper nicht da? Nein. Dann sag ihm, wenn er sie diesmal wieder nicht akzeptiert, kann er sich neue Arbeiter suchen. Hier sind Kündigungen von allen Arbeitern. Es sind alle. Jetzt steckt doch die dummen Kündigungen wieder weg, Hertel. Ich verspreche euch die Winterzulage und alle Punkte, die ihr aufgeschrieben habt. Ich verspreche euch, dass die Aufenthaltsräume sauber gehalten werden. Eine gesundheitliche Untersuchung kann ich nicht versprechen. Aber ich versuch's, ob sich's einrichten lässt. Nein, das hast du uns schon alles zu oft versprochen und nix ist passiert. Jetzt meinen wir's ernst, Sorm. Jetzt ist zu spät. Hertel, mein Vater übergibt mir nächste Woche das Geschäft. Ach. Man kann zurzeit nicht vernünftig mit ihm reden. Wenn die beiden Betriebe zusammengelegt werden, der Grötzinger und unsers, dann wirst du Prokurist, Hertel. Versprech dir's. Ich hab schon längst dran gedacht. Das ist ein guter Posten und ich bin der Meinung, du kannst das. Hast du Erfahrung durch deine Gewerkschaftsarbeit? Prokurist? Ja. Überleg dir einmal, was du da mehr verdienst. Du kannst uns doch jetzt nicht kurz vorm Zusammenschluss einen Strich durch die Rechnung machen, Hertel. Jetzt steck die Kündigungen wieder ein. Ich sag's, wie es ist. Wir sind jetzt am Tiefpunkt. Wir sind schon in Zahlungsschwierigkeiten. Überleg dir, was für ein schöner Posten dir da verloren ging. Ich red mit den anderen. Vielleicht sind sie einverstanden mit einem Aufschub. Vorerst kündigen wir. Das haben wir vereinbart. Da. Dass die Vorhänge zupfanzelt. Wenn ich jemand in meinem Schlafzimmer sieht, ist doch schließlich heller Nachmittag. Ich finde meinen anderen Socken nicht. Da ist er. Jetzt geht's schon über ein Jahr mit uns. Irgendwas muss passieren, Pfanzelt. Meine Bedienungen schauen schon ganz komisch, wenn ich freitags und mittwochs heraufgehe am Nachmittag. Bin schließlich Geschäftsfrau und habe einen Ruf. Lass dich scheiden. Was willst denn du mit einer lahmen Frau? Verheiratet sein, das wäre schon die richtige Form für uns. Aber man darf es halt nicht überstürzen, weißt. Ich schau, was geht. Vielleicht hilft mir der Rechtsanwalt vom Grötzinger. So, jetzt hätten wir's wieder. Geh leise die Treppe hinunter, damit dich niemand hört. Ja. Noch was, Fanny. Wegen morgen in der Früh. Wenn der Grötzinger sich mit dem Leiper trifft, ich hab's organisiert, dass das bei dir in der Wirtschaft ist, bevor du aufmachst, damit niemand zuhören kann. Halt die Ohren auf, damit ich am Laufenden bleib. Ich glaub, beim Grötzinger steigt jetzt der blaue Rauch auf. Ja, schon lang. Ein Bier- und Tabaksgestank ist es wieder hier drin. Ja, der Herr Grötzinger. Guten Morgen, Wirtin. Guten Morgen. Sie müssen entschuldigen, ist noch recht ungemütlich. Die Stühle alle noch auf den Tischen. Das stört mich nicht. Ich nehme mir einen runter. Hm? Bring mir ein Bier, Wirtin. Ja, gleich. Morgen. Ein Bier. Ja, sofort, Herr Leiper. Schön, dass du gekommen bist, Leiper. Ich bin eigentlich krank. Ich bin nur gekommen, dass du siehst, dass ich ein verträglicher Mensch bin. Zum Wohl, die Herren. Wenn Sie sonst noch was brauchen, ich bin nebenan. Wie geht's? Na ja. Und sonst? Man lebt. Das ist nicht viel. Und das Geschäft? Das geht dich nichts an. Wenn man dich so sieht, Otto, dann möchte man meinen, dein Betrieb ist gesund und stark und wirft Geld ab. Mhm. Es ist aber nicht so, so viel ich weiß. Oh. Ich schätze dich als Mensch. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn du dem Sorm... Misch dich nicht in Sachen, die dich nichts angehen, Grötzinger. Warum willst du mit mir reden? Die Heirat. Was ist damit? Warum bist du denn so dagegen? Hast du was gegen meine Sieglinde? Nein. Der Sorm und die Sieglinde wollen heiraten. Das hat doch nichts mit uns zu tun. Ja, warum willst du dann mit mir reden? Dann sollen die zwei das doch miteinander ausmachen. Ich tu das für meine Sieglinde, wenn ich mit dir red. Mir ist nur für die Sieglinde wichtig. Warum lachst du denn? Ich hab keine anderen Interessen. Ja, warum sagst du nachher das so ausdrücklich? Die Sieglinde will den Sorm heiraten. Wenn sie ihn durchaus haben will, dann tue ich alles, dass sie ihn kriegt. Das wäre dann noch ein Angebot gewesen von jemand, der sie heiraten tät. Aber der hat dich nicht so interessiert wie mein Sorm, nehme ich an. Der hat wahrscheinlich kein Geschäft gehabt. Das hat mit unserer Konkurrenz nichts zu tun, dass ich jetzt mit dir rede. Es handelt sich darum. Die Sieglinde hat so schlimme Sachen in ihrem Leben schon mitgemacht, dass ich mich jetzt besonders dafür einsetze, dass sie was vom Leben kriegt. Meine erste Frau, die haben die doch damals... Also, abgeholt. Ins KZ. Mhm. Und die Sieglinde, die haben sie mitgenommen. Auch ins KZ. Ich hab getan für die zwei, was ich konnte. Ja. Vor allem hast du wieder geheiratet. Und zwar was Arisches, nachdem deine erste Frau tot war. Naja, die zweite ist ja auch tot. Ich hab ein zweites Mal geheiratet, dass die Sieglinde geschützt ist. Und weil deine zweite Frau, Gott hab sie selig, ein Sägewerk gehabt hat. Und weil du es bei deiner ersten Frau vergessen hast, das Schützen. Von einem KZ hab ich nichts gewusst damals. Es hat immer geheißen, in Dachau, da ist eine Kartoffelpulverfabrik. Ich bin ein einfacher Mensch, ich hab das damals nicht überblickt. Du bist kein einfacher Mensch. Ob du es damals überblickt hast, das kann ich nicht beurteilen. Und deswegen will ich jetzt, dass die Sieglinde ein schönes Leben hat. Und ich mein, du solltest nachgeben. Dass du für deine Tochter ein schönes Leben willst, ist ja ausschließlich deine Sache. Das geht mich ja gar nichts an. Ich bin kein Männerlieferant für Töchter, die sonst keinen Mann kriegen. Du weißt genau, dass es nicht davon abhängt, dass sie keinen anderen kriegt, Leiper. Die Sieglinde sieht gut aus und ist eine gute Partie. 50.000 kriegt sie mit Gift. Ich habe angenommen, dass sie viel kriegt. Eventuell kann ich höher gehen. Ja, ich wäre sogar bereit, auf 55.000 zu gehen. 100 Weiber mit Geld kriegt der Sorm, wenn er will. 60.000. Ein Kerl wie ein Baum. Mit den Schenkeln und dem Kreis, da kriegt er 100 Weiber mit Geld. Aber er will die Sieglinde. Ich gebe 70.000. Mehr ist sie auch nicht wert. Bis 70.000 gehe ich, mehr nicht. Mein Geschäft willst du schlucken. Und kommst mir mit schönem Leben für deine Tochter und 70.000. Dein Geschäft? Ja. Das ist für mich viel zu uninteressant, als dass ich darüber reden will jetzt. Die Sieglinde kriegt ein Kind vom Sorm. Eine Abtreibung ist nicht mehr möglich. Ich kann mir es genauso wenig leisten wie du, dass die zwei ein uneheliches Kind haben. Das Kind kriegt deine Tochter. Für den Sorm ist es keine Schande. Die Alimente zahlen wir. Die Blamage, die bleibt bei euch. Für eine Heirat sehe ich keinen Grund. Dass du rücksichtslos bist, Otto, das ist ja allgemein bekannt. Dass du ungeschickt bist, auch. Aber dass du sogar noch stur bist, wo du Gelegenheit hast, deinen Betrieb zu sanieren, das verstehe ich nicht. Mein Betrieb, der geht gut genug ohne dich. Ich brauche mich nicht sanieren. Ich lasse dem Sorm jetzt mehr Handlungsfreiheit. Und wenn das Kind erst einmal auf der Welt ist, dann interessiert ihn eine Heirat auch nicht mehr. Der Sorm und die Sieglinde sind aufgeboten. Was? Was sagst du da? In 3 Wochen ist Hochzeit. Das macht der Sorm rückgängig. Ich hab mit ihm gesprochen. Er sagt nein. Dann enterbe ich ihn. Als ob das einen Zweck hätte. Das wollen wir sehen, ob der Sorm die Heirat nicht lässt. Ich zieh meinen Betrieb eher an, als dass ich zulasse, dass du was damit zu tun hast. Wenn das stimmt, dann kannst du was erleben. Dann setze ich die Sache mit den Lagern in die Zeitung. Aber so weit kommt's gar nicht. Weil dem Sohn das Geschäft wichtiger ist als dein Flitzchen, dein Blondes. Naja, du musst selber wissen, was du tust. Der Sorm ist auf meiner Seite. Er will Chef von beiden Betrieben werden. Der Sorm steht zu mir. Deine Tochter, die sitzt ihr Leben lang mit einem unedlichen Kind rum, dafür sorge ich. Und das mit den Gefangenenlagern heizt sich immer wieder auf. Und das mit dem Kind, das gibt dir den Rest. Wenn wir sehen, wer das überlebt. Du, ich ruiniere dich. Und wenn wir alle zwei kaputt gehen... Ich werde es überleben. Ich auf alle Fälle. Sorm, Marha. Du sollst den Sorm holen. Reg dich nicht auf, der Arzt hat gesagt... Hör jetzt mit den Bügeln auf und hol den Sorm. Du sollst dich nicht aufregen. Du sollst den Sorm... Was willst du von mir, Vater? Red. Du weißt es doch. Ich möchte es von dir hören. Wir sind aufgeboten, in 3 Wochen ist die Heirat. Sorm, was tust du mir an? Wie oft soll ich dir's erklären? Es ist was unterwegs. Wir haben uns gern, wir heiraten. Komm, setz dich. Seit wann muss man gleich heiraten, wenn ein Kind kommt? Ich gehe. Lass mich ausreden, Sorm. Jeder macht Fehler. Ich auch. Das war ein Jugendstreich. Ich zahle für dich die Alimente. Schau, wir kommen sogar billiger weg mit den Alimenten, als wenn du sie heiratest. Bleib sitzen! Ich bin doch auch ruhig und rede mit dir, ohne dass ich dauernd aufspringe. Sei vernünftig, Sorm, komm. Sie passt nicht zu uns. Sei vernünftig, wenn er sagt, du sollst vernünftig sein. Ich lass mir von dir nicht alles kaputt machen. Ich lass mich von dir nicht ausnutzen. Kann ich mich denn drauf verlassen, dass ich das Geschäft krieg? Was? Kann man sich bei dir auf irgendwas verlassen? Du kriegst das Geschäft von mir! Wann? Ja, in ein paar Jahren oder vielleicht nächstes Jahr. Ich geh jetzt. Du kriegst es ja! Komm! Sonn, schätz dich wieder her! Hopp, komm! Schau, wenn du sie nicht heiraten wolltest, dann hättest du das Geschäft schon lang. Du kriegst eine andere Frau von mir. Eine richtige Frau, die auch zu uns passt. Wenn's nach dir ging. Es geht nach mir! Schrei mich nicht an, du. Du bist nicht fähig, dass du ein Geschäft führst. Was du machst, ist Misswirtschaft. Der Glasp will studieren. Es geht nicht, weil kein Studierter in der Familie sein darf. Und ich werde seit 2 Jahren behandelt wie ein Trottel. Ich hab doch an euch gedacht, wenn ich was gemacht hab. Da hättest mehr denken sollen. Das Geschäft geht dem Ruin zu, durch deine Schuld. Ich kann's auch nicht ändern. Man kann's nur ändern, wenn ich diese Kinder heirate. Und es trifft sich gut, dass wir uns gern haben. Na, dann rentiert sich's nicht mehr, dass ich dir das Geschäft übergebe, wenn wir pleite sind. Reg ihn doch nicht auf, Sorm. Der Doktor hat gesagt, Ärger ist schlecht fürs Herz. Der Grötzinger will mein Geschäft schlucken. Bin doch nicht blind. Ein Hergelaufener ist das. Der Abschaum der Menschheit. Verkauft sogar seine Tochter, dass er unser Geschäft kriegt. Und du bist so dumm und merkst das nicht. Außerdem ist sie Jüdin. Ich lass nicht zu, dass der mein Geschäft kriegt. Ich lass es nicht zu. Lieber zieh dich's an. Ein Dickkerl bist du. Du stehst mir im Weg. Du mir auch. Aber ich bin jung. Ich warn dich. Ach, drohen willst du? Du willst mir drohen? Ihr seid aufgeboten. Jetzt pass auf, was ich dir sage. Du gehst morgen auf Standesamt und machst das rückgängig. Tu's doch so, wenn er's haben will. Halt du doch endlich das Maul! Ich weiß schon, warum du sie heiraten willst. Du willst mich draußen haben aus dem Geschäft. Aber so geht's nicht mehr weiter. Nein, so geht's nicht mehr weiter. Da muss ich andere Seiten aufziehen. Da musst du jetzt andere Seiten aufziehen, Otto. Du bist selber schuld, Sorm. Du bist selber schuld, wenn wir jetzt andere Seiten aufziehen. Ich erlaub's nicht, dass du die Sieglinde heiratest. Das erlauben wir nicht. Willst denn nicht hinein in deinen dummen Schädel? Papier her. Mach was zum Schreiben. Ich lass mir nicht vorschreiben, wen ich heirate. Gut, dann wirst du jetzt enterbt. Dann hast du nichts und kannst nichts. Heirat sie, meinetwegen. Das Geschäft kriegt der Glasp. Vater. Was ist? Hast du es überlegt? Du kannst mich nicht enterben. Also wenn dir das Geschäft wichtig wäre, dann würdest du nachgeben. Ich unterschreibe jetzt. Du kannst es noch überlegen. Sorm, ein Kerl wie du. Heiratest du sie? Ja oder nein? Ich brauch das Geschäft. Ja oder nein? Ich hab meine Zukunft auf dem Geschäft aufgebaut. Ja oder nein? Ich liebe die Sieglinde. Das interessiert mich nicht. Also, Otto Leib. Herr. So, jetzt bist du enterbt. Du kannst mich nicht enterben. Es hat dich zu interessieren, wen ich liebe. Du, ich liebe sie und ich brauch sie. Ich brauch das Geschäft. Lass ihn doch los. Ich brauch das zum Leben. Aber so, lass ihn das doch ist los. Mein Geschäft, das du kaputt machst, weil es mein Geschäft wird. Ich heirate diese Kinder. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich lass nicht auf mir rumtrampeln. Du, ich heirate sie. Otto, was ist denn? Warum liegt er denn da? Warum rührt er sich denn nicht? Nein, du hast ihn umgebracht. Mein Gott, was soll ich machen? Was wird aus mir? Sorgen! Wenn der Otto gewusst hätte, dass du ihn umbringen willst, hätte er doch nachgegeben. Ich hab's dir angesehen, dass du ihn erwürgst. Ich hab's dir immer angesehen. Nix hast du mir angesehen. Ja. Was soll jetzt werden? Er ist erstickt. Ist das klar? Mach die Vorhänge zu. Gib das Testament her. Der Glasp darf nichts erfahren. Für den ist er genauso gestorben wie für alle anderen. Er hat ein schwaches Herz gehabt. Das ist günstig. Ja. Mein Gott, der ist ja tot. Herr Pfarrer, mein Vater ist heute Nacht gestorben. Ja, danke schön. Bitte? Ja. Nein, er ist schon tot. Der Doktor ist gerade da. Dankeschön. Wegen der Beerdigung und der letzten Ölung. Ja, Sie können jederzeit kommen. Vielen Dank. Ich werde es meiner Mutter ausrichten. Wiederhören. Der arme Leiber. Und so schnell sterben müssen. Ich hab's immer gesagt. Das Herz. Und er hat's nicht glauben wollen. Glasp, die Geranien brauche ich für seinen Kopf. Die Geranien für sein... Wie er da liegt. So stumm und kalt. Glasp. Ja, ist gut, Mutter. Sorn. Gleich, ich habe jetzt keine Zeit. Man sieht's ihm direkt nur an. Er hat keine Luft bekommen. Einwandfrei. Und da hat ihn der Schlag getroffen. Vorgestern habe ich ihn noch gesehen. Und gelacht hat er. Bis zum Schluss hat er praktisch gelacht. Ein schöner Tod. Da ist der Totenschein, Frau Leiper. Tu ihn in den Ordner, wo Persönliches draufsteckt, Lasp. Und jetzt hör zu. Nach längerem, schweren Leiden verschießt... Sorn, ich wär dir dankbar, wenn wir längerem weglassen. Ich will dir aber nichts dreinreden. Also nochmal. Nach schwerem Leiden verschied heute Nacht plötzlich und gänzlich unerwartet unser geliebter Mann, Vater und Schwager Otto Leiper, Baugeschäftsinhaber. Datum, die Hinterbliebenen. Schreib die trauernden Hinterbliebenen, Sorn. Ja, man hat Arbeit mit einem Toten. Es ist schad um den Leiper. Jetzt hab ich nichts mehr. Komm her, Sorn. Du bleibst mir als Einziger. Als Einziger. Die Helga hat nebenan was zum Essen gerichtet. Nimm dich zusammen, Mutter. Ich habe keine Zeit für sowas. Jetzt. Ja, geh mir essen. Kommen Sie, Doktor. Sehr freundlich. Jetzt ist unser Vater tot, Clasp. Im Testament steht, du bist mein Teilhaber. Dann wird's wohl nichts mit deinem Studium. Sir, ich weiß im Moment nicht, was ich hätte einen Vorschlag. Wenn du mir deinen Anteil überlässt, bekommst du von mir eine Abfindung. Das wächst mir alles über den Kopf. Jetzt werde ich reich. Auf einmal. Und die Einberufung habe ich auch. Ins Geschäft will ich nicht einsteigen, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich gehe erst einmal zur Bundeswehr. Dann kann ich immer noch studieren. Du könntest eine schöne Abfindung haben. Ich kann das jetzt nicht entscheiden, Sam. Das Geschäft wirft ja auch Gewinn ab. Da könnte ich schön studieren nach der Bundeswehr. Du willst schmarotzen von dem, was ich mir erarbeite. Das ist das Gleiche wie mit Vater. Versteh mich bitte nicht falsch, Sorm. Ich will dir nichts dreinreden. Ich habe auch nichts gegen eine Firma Leiper-Grötzinger. Ich will nichts mit dem Geschäft zu tun haben. Das könnte Onkel Veit für mich machen. Alles. Aber ich kann jetzt nichts entscheiden. Ich bin der Teilhaber und bleib's, bis ich mir klar bin über alles. Du willst von meiner Arbeit leben? Ich will nicht von deiner Arbeit leben, Sorm. Versteh mich doch nicht falsch. Aber die Hälfte vom Geschäft gehört mir. Sie werden gleich da sein, Fanny. Die Beerdigung ist aus. Danke, Pfanzelt. Emmy? Ja? Ihr könnt jetzt anfangen mit dem Essen auftragen. Ja, hast recht. Du, ich hab bei der Beerdigung kurz mit dem Sorm gesprochen. Du kriegst die Kantine. Ja. Nur den Vertrag musst du schnell machen. Ja. Bier! Ja, was machst denn du für ein Gesicht, Herr Appel? Die haben mich vielleicht beschissen. Was ist denn? Der Sorm, der hat mich vielleicht beschissen. Er hat mir versprochen, dass ich Prokurist werde. Wie die beiden Schäfte. Das werd ich, Hertel. Was? Du Pfanzelt? Ja. Das an sei. Mir hat's der Sorm auch versprochen. Und weißt du, wer es wird? Hm? Der dritte Mann im Betrieb wird's. Der Veit, der Schwager. Ich war bei vielen Besprechungen dabei in letzter Zeit. Und sie haben gesagt, ich wäre unentbehrlich. Also ich kündige. Was habe ich gearbeitet für den Betrieb? Und das ist der Dank. Der Veit ist jetzt Stadtverordneter. Das ist besser für unseren Betrieb, wenn wir die Beziehungen zur Stadt haben. Und der Veit ist stärker, wenn er den Betrieb hinter sich hat. Das war alles. Du bekommst einen anderen schönen Posten, Hertel. Natürlich werde ich einen schöneren Posten kriegen. Aber nicht den, den ich haben wollte und der mir versprochen worden ist. Das ist charakterlos vom Grötzinger. Also ich kündige. Ja, das würde ich aber nicht machen. Wo willst du denn dann hin, wenn du kündigst? Ja, ich habe mir's auch überlegt. Aber der Schatzenstaller geht wahrscheinlich ein, wenn jetzt dieser Mammutbetrieb kommt. Und da gibt's nur mehr ein Geschäft. Die können mit uns machen, was sie wollen, weil sie uns in der Hand haben. Am besten, man sagt nichts drüber. Dann schluckt's. Ein schönes Begräbnis. Ja, wirklich ein schönes Begräbnis. So ein wertvoller Sarg. Hat er gesprochen, der Herr Pfarrer. Meine liebe Mara, wie ich mit dir fühle. Der arme Otto. Wenn er die schöne Feier hätte erleben können. Ja. Also setzt euch, das Essen steht schon auf dem Tisch. Grüß Gott, Herr Pfarrer, vielleicht hierher, in die Mitte neben die Witwe, wenn sie dann so recht ist. Ist schon recht. Ja, und auf die andere Seite der Sorn mit dem Fräulein Braut. Grüß Gott, Sieglinde. So, anschließend der Herr Grötzinger mit dem Herrn Doktor, bitte den Herrn Platz zu nehmen. Der Veit mit dem Glas hierher. Ja. Ja, stimmt's jetzt? Ja, und ihr zwei, Pfanzelt und Hertel, auf die andere Seite. Ja. So, ja. Und jetzt wünsche ich einen recht guten Appetit. Als Oberhaupt der Familie danke ich euch allen von Herzen, dass ihr mir geholfen habt, dass mein Mann unter die Erde kommt. feiten, nein, nicht fotografieren, wenn ich mich schnäuz. So, jetzt. Danke. Also, ich war lang verheiratet mit meinem Mann. Er fehlt mir. Aber ich sag immer wieder, alle müssen sterben. Das Leben geht weiter. Ich hab dem Sorm das Geschäft übergeben. Der Glasp hat ihm volle Handlungsfreiheit zugesichert. Ab jetzt ist also der Sorm der Chef. Bis eine neue Regelung kommt. Ich kann wohnen bleiben beim jungen Paar und krieg mein Essen. Mehr brauch ich nicht. Der Sorm macht schon richtig. An den kann ich mich halten und auf den kann ich mich verlassen. Ich bin stolz auf ihn und ich kann stolz auf ihn sein. Mein anderer Sohn, der Glasp, hat seine Einberufung bekommen und geht zur Bundeswehr. Er tut's nicht gern, es ist ein Muss, aber Pflicht ist Pflicht. Er wird schon schaffen. Also, wie gesagt, ich danke euch noch einmal allen von ganzem Herzen für eure Hilfe. Wirtin, ich sehe, der Herr Pfarrer hat keine Soße. Gleich, Emmy, die Soße. Und der Herr Doktor hat keine Knödel mehr. Nur noch einen. Da muss ich gehen. Ich habe noch eine Entbindung. Tja, er war ein feiner Kerl, der Leiber. Ein Freund. Ich habe es ihm immer gesagt, dass er stirbt. Aber er hat nicht auf mich gehört. So, ich muss gehen, aber ich komme gleich wieder, wenn ich fertig bin. Das ist ein guter Arzt. Der hat dem Otto immer gesagt, dass er stirbt. Wenn mir was fehlt, gehe ich zu dem. Haben Sie schon gehört, Herr Pfarrer? Ja, der ja. Sorm lässt das Haus umbauen. Als Baugeschäftsinhaber kann er nicht mehr in einem unmodernen Haus wohnen, sagt er. Ich habe die Pläne gesehen. Wird sehr schön. Herr Krötzinger will reden. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, dass ich mit dem armen, verblichenen Toten nicht zum Besten gestanden bin. Aus geschäftlichen Gründen. Trotz allem kann ich nicht umhin, den Hinterbliebenen meine tiefe Erschütterung mitzuteilen. Der Streit soll begraben sein und die Toten soll man ruhen lassen. Wie Sie wissen, heiraten meine Tochter und der Sorm. Darf ich Sie alle, meine Damen und Herren, zur Hochzeit einladen? Der Termin wird Ihnen noch bekannt gegeben. Nach der Inventur am Ende des Jahres wird vor einem Notar aus den zwei Betrieben einer gemacht. Er heißt dann Gebrüder Leiper und Krötzinger. Die Schwierigkeiten, in denen der Leiperbetrieb in der letzten Zeit war, sind behoben. Er ist jetzt schuldenfrei. Der Zement und die Maschinen sind bezahlt. Beide Betriebe sind voll ausgelastet und leistungsfähig bis zum Zusammenschluss. Für die Arbeiter des Leiperbetriebs gelten ab sofort die gleichen Sozialleistungen wie für die meinen. Die Winterzulage bezahlt der Sorm vom Januar an rückwirkend. Die Fragen im Einzelnen werden wir klären und stehen dann zur Verfügung. Du Kanzler, merkst was? Damit hat er eine Lohnerhöhung abgefangen. Das ist raffiniert. No. Wir sehen, Glasp, es wird dir gefallen bei der Bundeswehr. Glaubst deinem Onkel. Wahre Kameradschaft erlebt man nur beim Militär. Du Vater, lad nicht mehr so viele Leute ein wegen meinem Bauch. Ja, ja, Sieglinde. Wirtin, die Knödel sind aus. Ja. Den letzten Sonntag war ich auch da und hab Blumen gepflanzt. Das wird dem Vater gefallen, wenn er sehen könnte, sein Grab. Ist schön gemacht. Gefällt's dir, Glasp? Ja. Fast jeden Sonntag bin ich da. Ist nicht so, Veit? Dann setze ich mich immer her und denk nach. Da ist es schattig und ruhig. Und so vergeht der Sonntagnachmittag. Ich bin froh, Glasp, dass es dir gefällt bei der Bundeswehr. Wirklich, ich bin froh darüber. Freilich, da hat er ganz andere Ideale als heraußen. Schaut ihn an, ganz anders ist er geworden. Ja, die Uniform, die steht ihm. Die Bundeswehr hat schon manches für sich. Man lernt doch allerhand dazu. Wer weiß, wozu es gut ist, dass man ein Gewehr auseinandernehmen kann. Du darfst nur nicht zu viel lesen. Das ist für deine Augen nicht gut. Die Zeit habe ich hinter mir. Ich treibe jetzt vor allem Sport. Unsere Jugend ist nicht so schlecht. Die richtigen Ideale braucht sie nur. Seit der Vater gestorben ist, hat sich was getan bei uns. Mit dem Geschäft geht's aufwärts, Glasp. Mit dem Grötzinger arbeiten wir jetzt fest zusammen. Der Sorm ist jetzt gerade in Schweden. Ich sehe ihn fast überhaupt nicht mehr. Du bist halt doch mein liebster Sohn, Glasp. Seit der Heirat hängt der Sorm nur mehr mit der Sieglinde herum. Der kleine Alfons ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Eine Freundin habe ich auch, Christine heißt sie. So, Christine. Wir wollen jetzt in den Fertighausbau einsteigen, Glasp. Vielleicht bleibe ich sogar ganz bei der Bundeswehr, Mutter. Ja? Glasp, ihr habt heute alle zwei ein gutes Horoskop in der Zeitung. Du und der Sorm. Glück! Landshuter Erzählungen von Martin Sperr. Bearbeitung Valerie Stiegele. Die Rollen und ihre Sprecher Otto Leiper, Michel Lang. Maha, seine Frau, Therese Giese. Sorm, Martin Sperr. Glasp, Hans Klarin. Robert Grötzinger, Fritz Strassner. Sieglinde, Ruth Drechsel. In weiteren Rollen Christine Ostermeier, Maxel Graf, Kurt Horwitz und viele andere. Regie Walter Ohm. Produktion Bayerischer Rundfunk Südwestfunk 1969.